Jetzt. Dein DJ-Set on air. Spurenkampfspiel. Heute mit Bolte. Here are the good old times. Presented by Bolte. Here are the good old times. See you. DJ-Set bei Sputnik? Klara, Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Beute. We'll be right back. Oh, I got you by my Put your hands up in the air. Heimspiel. Tonight. You're no good for me. I don't need nobody. Don't need no one. Set. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Beute.